Ich höre den Beat und ich gebe mich hin. Ich will auf jeden Fall gewinnen. Ich lache dich aus und hau auf dich rauf. Du willst in mein Haus, mach dich locker, ich sitz hier im Cockpit. Du willst mich verlocken, ich lasse mich rocken. Du kriegst nur die Pocken, du willst nicht mit mir rocken. Ich geh unter und werde nicht munter. Ich schließe deinen Mund, du machst Blümchen-Rap, ich mach Rock. Ich bin am Verlocken und mir fehlen die Socken. Ja, das ist dreist, ich gebe einen Scheiß. Ja, das ist ein Scheiß und obendrauf recht dreist. Ja, das ist dreist, ich gebe einen Scheiß. Ja, das ist ein Scheiß und obendrauf recht dreist.